Erster, der Heilige Geist sagt, in der Zukunft werden manche Leute den Glauben verlassen. Sie hören auf böse Geister und falsche Lehren. Zweiter, diese falschen Lehrer lügen. Ihr Gewissen ist schlecht. Dritter, sie sagen, man darf nicht heiraten. Sie sagen auch, man darf bestimmte Speisen nicht essen. Aber Gott hat diese Speisen für uns gemacht. Wir sollen Gott dafür danken. Vierter, alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Wir dürfen alles essen, wenn wir Gott dafür danken. Fünfter, denn Gottes Wort und unser Gebet machen es gut. Sechster, wenn du das den Brüdern und Schwestern erklärst, bist du ein guter Diener von Jesus Christus. Du lernst immer mehr über den Glauben und die gute Lehre. Siebter, höre nicht auf dumme Geschichten. Übe dich lieber darin, fromm zu sein. Achter, Sport ist gut für den Körper, aber Frömmigkeit ist für alles gut. Sie bringt uns Gutes im Leben jetzt und in der Zukunft. Neunter, das ist wahr und wichtig. Zehnter, deshalb arbeiten und kämpfen wir. Wir hoffen auf den lebendigen Gott. Er rettet alle Menschen, besonders die, die an ihn glauben. Elfter, das sollst du befehlen und lehren. Zwölfter, lass niemand dich wegen deines jungen Alters verachten. Sei ein gutes Beispiel für die Gläubigen, rede gut, liebe, glaube und sei rein. Dreizehnter, bis ich komme, lies die Schrift vor, ermahne die Leute und lehre sie. Vierzehnter, vergiss nicht die Gabe, die du bekommen hast. Die Ältesten haben dir die Hände aufgelegt und dir diese Gabe gegeben. Fünfzehnter, denke über diese Dinge nach und lebe danach. Dann werden alle sehen, dass du Fortschritte machst. Sechzehnter, achte auf dich und auf deine Lehre. Bleibe dabei. Wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und auch die, die dir zuhören.